Tja, herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Das wird jetzt eine Sendung werden, mein lieber Mann. Also die Frage, wie alles angefangen hat, also wie das gesamte Universum angefangen hat, ist ja eine der, Kant hätte es nicht so ausgedrückt, aber er hat es gemeint, eine der berühmten Tod- und Dusseligkeitsfragen. Also Kant meinte, man kann Fragen stellen, von denen die Vernunft weiß, von vornherein weiß, dass sie keine gescheite Antwort kriegt. Nein, überhaupt keine Antwort. Und ich weiß gar nicht, also es wird heute um Folgendes gehen. Kann es sein, dass es noch andere Universen gibt als das Universum, in dem wir momentan jetzt hier so existieren? Die Frage ist ganz schlicht und ergreifend, was ist ein Paralleluniversum? Ich weiß, ich begebe mich da auf sehr glattes Gebiet, da muss man sehr vorsichtig sein, weil die Dinge verschwimmen in einem Paralleluniversum und man hatte die tollsten Vorstellungen, was da in dem Paralleluniversum alles so ist. Also zum Beispiel ein Harald Lesch mit langen Haaren oder sowas. Oder was? Aber was ist denn, wie kommt denn ein Physiker dazu, über ein Paralleluniversum zu sprechen? Gut, jeder von uns hat sein Universum im Kopf. Frauen haben ein anderes Universum als Männer. Also es gibt schon mal von vornherein, wissen wir, es gibt Paralleluniversen. Oder denken Sie an das Universum zum Beispiel der Schmetterlinge. Hier auf unserem Planeten. Schmetterlinge sind 1 Million Mal geruchsempfindlicher als wir. Also können wir uns den Planeten der Olfaktoren vorstellen. Ne? Also Lebewesen, die so empfindlich sind, dass deren Universum im Prinzip nur aus Gerüchen besteht. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären so empfindlich im Geruch wie diese Schmetterlinge. Da wäre der Besuch von vor 4 Jahren, der wäre immer noch in Ihrem Wohnzimmer, weil immer noch ein Molekül sozusagen vom Geruch übrig geblieben ist. Also es gibt natürlich jede Menge Paralleluniversen, die wir uns vorstellen können. Aber in der Physik, also in der Kosmologie, einem besonderen Teil der Physik, da gibt es den Begriff des Paralleluniversums durchaus als richtigen, wichtigen Begriff, der abzuleiten ist aus den Theorien, die wir über das Universum, in dem wir leben, schon gemacht haben. Also das Thema ist nicht einfach. Also ganz ruhig bleiben, ich werde versuchen, was ich kann. Wie kommt man überhaupt dazu, über Paralleluniversen nachzudenken? Das liegt ganz einfach daran, das Universum, in dem wir jetzt existieren, hat außerordentlich bemerkenswerte, wie wir in der Physik sagen, sehr fein aufeinander abgestimmte Eigenschaften. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass zum Beispiel die kritische Dichte, die darüber entscheidet, ob das Universum nun rekollabiert in einem Big Crunch, expandiert bis zum geht nicht mehr, also sehr schnell expandiert, oder ob es sich um ein Universum handelt, was sozusagen auf der richtigen, nämlich der kritischen Linie entlang läuft und sein Leben eben niemals beendet in einer gewaltigen Riesenexpansion oder in einem Rekollaps, dass dieses Universum extrem fein aufeinander abgestimmt sein muss, schon am Anfang. Die ganzen Anfangsbedingungen des Universums müssen bis auf 59 Stellen hinterm Komma genau festgelegt gewesen sein, damit das Universum, in dem wir heute leben, so aussieht, heute so aussehen kann, wie es aussieht. Also winzige Abweichungen von diesen idealen Anfangsbedingungen hätten sofort dazu geführt, dass es entweder zusammenfällt oder viel zu schnell expandiert. Und jetzt dann steht man natürlich da. Wenn man diese Rechnung mal gemacht hat, dann fragt man sich, ja wie jetzt? Designer? Also hat das jemand gemacht, dieses Universum? Geplant gewissermaßen? Oder ist das Ganze nur ein Zufall, also eine statistische Schwankung? Jetzt muss man vorsichtig sein. Zunächst einmal, in der Kosmologie erhält man nur Informationen über die Innenarchitektur des Kosmos. Also das, was drin ist. Die Bestandteile des Kosmos. Aber man erfährt nicht, im übertragenen Sinne, wer den Auftrag für den Plan gegeben hat, also für die Architektur. Das erfährt man nicht. Von den Dingen, die vor dem Urknall waren, die Anfangsbedingungen vor dem Beginn, da wissen wir nichts. Aber wir wissen eine ganze Menge darüber, was sich innerhalb des Universums abspielt und wie die Physik innerhalb des Universums offenbar ist. Denn wenn wir das nicht wüssten, dann würden wir jetzt uns gar nicht unterhalten, denn dann gäbe es weder die Elektronik, die diese Fernsehaufnahme vermitteln kann, noch irgendwas anderes. Wir sind also in vielerlei Hinsicht der Sache schon ein bisschen auf der Spur, wobei wir noch weit davon entfernt sind, also irgendeine Art von endgültige Antwort zu geben. Aber wir sind ja eben Suchende, im besten Sinne des Wortes. Kommen wir also zurück. Wir wissen also, wie unser Universum funktioniert, zumindest in den groben Zügen. Wir haben verschiedene Theorien, die in unserem Universum, angewandt auf unser Universum, vernünftige Ergebnisse bringen. Es gibt zwei vor allen Dingen, nämlich die Relativitätstheorie, also wenn die Geschwindigkeiten in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit sind einerseits, und das andere ist die Quantenmechanik. Die Quantenmechanik ist also, was ich immer sage, die Theorie, die so genau hinguckt, dass die Dinge anfangen zu schwanken. Wie ist das jetzt eigentlich zu bewerten, wenn wir uns eine Frage stellen, von denen die Vernunft von Anfang an weiß, ich kriege keine gescheite Antwort, ich kriege keine endgültige Antwort, ich kann das nicht verifizieren. Nun muss ich Ihnen sagen, die Naturwissenschaft lebt ohnehin nicht von der Verifikation, sondern von der Falsifikation. Wir können in der Naturwissenschaft eigentlich immer nur zeigen, dass etwas nicht richtig ist. Wir können nicht zeigen, ob es richtig ist, weil wir wissen nicht alles. Wir kriegen auch nicht alle Daten. Aber wir können zeigen, ob ein Modell nicht richtig ist. Indem das Modell nämlich einen Test anbietet, womit es auf seine Falschheit getestet werden kann. Nicht auf seine Richtigkeit. Das nennt man Falsifikation. So ist es wichtig, dass jede Theorie ein Experiment anbietet, womit man es testen kann. Mindestens eins. Zumindest prinzipiell testen kann. Jetzt, wie ist es bei den Anfängen des Universums? Ich meine, das Universum ist jetzt 13,7 Milliarden Jahre alt. Jetzt habe ich Ihnen schon gesagt, über die Anfänge des Universums, also das, was davor war, können wir nichts wissen. Wie können wir denn etwas darüber erfahren, was da gewesen sein könnte? Also arbeiten wir nach dieser Methode der Falsifikation, die wir nicht anwenden können. Wir würden ja gerne. Aber was können wir tun? Wir können mit den Theorien, die jetzt bei uns im Universum Gültigkeit haben, soweit wir wissen, versuchen, Aussagen zu machen über den Zustand, von dem wir keine experimentellen Überprüfungsmöglichkeiten haben. Denn die Welt, von der wir da sprechen, der Beginn des Universums, der ist uns experimentell nicht zugänglich. Also fragen wir, was wäre, wenn die Quantenmechanik tatsächlich bis zum Beginn des Universums anwendbar wäre? Was wäre, wenn die Relativitätstheorie zum Beginn des Universums noch auch schon Gültigkeit hätte? Und dann erfährt man ganz interessante Dinge. Mal angenommen, nur mal angenommen, vor dem Urknall hätte es gewissermaßen schon Quantenfluktuationen gegeben. Nur von was war ja noch nichts da. Ja, da müssen wir jetzt mal überlegen, was haben wir im Anschnitt, wenn nichts da ist? Das Vakuum. Das Vakuum ist immer da sozusagen, also das Nichts ist es ja nicht, wie Sie alle wissen, denn im Vakuum gibt es ja Nullpunktschwankungen. Und so könnte man sich, also ich würde am liebsten jetzt diese ganze Sendung nur noch im Konjunktiv sprechen, wahrscheinlich werde ich es nicht schaffen. Also man könnte sich vorstellen, dass also das Vakuum fluktuiert und dass jede dieser Fluktuationen einer möglichen Entwicklung des Universums oder einem möglichen Universum entspricht. Also, wir haben ja vorhin gesagt, die Genauigkeit, mit der unser Universum fein abgestimmt ist, das sind also viele 10 Größenordnungen. Also könnten wir uns, sagen wir mal, 10 hoch 57 bis 10 hoch 59 Paralleluniversen vorstellen? Können Sie sich das vorstellen? Also, ich kann es nicht, aber wenn Sie es können, gut. Wir könnten uns also 10 hoch 57, 10 hoch 59 Paralleluniversen vorstellen. In jedem dieser Universen, jedes dieser Universen fängt mal an. Das eine ist zu schnell, zack, fliegt auseinander, weg. Das andere ist so mit Masse behaftet, dass es wieder in sich zusammenfällt. Ein drittes hat fast, eben nur fast, knapp vorbei ist auch daneben, eben fast die richtigen Bedingungen, um zu einem Universum zu werden, in dem Galaxien entstehen können, in dem Sterne entstehen können, in dem Planeten entstehen können, in dem Lebewesen entstehen können, in dem Fernsehsendungen entstehen können, die darüber berichten, wie es am Anfang des Universums gewesen ist. Aber es war auch zu wenig, also ist es wieder zu schnell expandiert. Das wäre dann sozusagen der statistische Ausweg dafür, dass aus einem Universum ein Universum geworden ist, in dem die ganzen Anfangsbedingungen genau zu den richtigen Naturgesetzen geführt haben, zu genau den richtigen Entwicklungsschritten und so weiter. Also am Ende würde man damit ankommen, dass man sagt, okay, die Designer-Hypothese, die lassen wir ganz raus. Das wissen wir sowieso nicht, gehört nicht in den Bereich der Naturwissenschaften. Im Bereich der Naturwissenschaften sagt uns aber die Quantenmechanik, dass tatsächlich, wenn es das Vakuum bereits vor dem Urknall gegeben haben sollte, dass es dann natürlich auch Fluktuationen gegeben hat und dass diese Fluktuationen zu dem Aufbau von vielen, vielen, vielen verschiedenen Universen geführt haben. Ja, das eine zu langsam, das andere zu schnell und nur eines von 10 hoch 59 Universen war genau das Richtige. Sie sehen schon, das ist ein unglaublich schwieriges, ich meine, das ist ein sehr interessantes, aber wahnsinnig schwieriges Thema. Denn es rührt natürlich nicht nur an unseren inneren Vorstellungen, Ich bin ja hier schon fast im Bereich der religiösen Fragen. Ne? Was war denn der Grund dafür, dass überhaupt etwas entstanden ist? Warum ist nicht nichts? Warum ist überhaupt irgendwas? Warum hat sich das Universum überhaupt in eine Existenz hineingeworfen? Sondern das geht ja viel weiter. Es geht so weit, dass natürlich einige von Ihnen sagen werden, 10 und 59 Paralleluniversen hier, der hat sie doch nicht alle. Ja? Und die anderen werden sagen, ja, habe ich schon immer gewusst. Ja? Einfach so eine Fluktuation von nichts, Vakuum ist nichts, wir kommen aus dem Nichts, wir gehen ins Nichts zurück. Das heißt, das ist also ein sehr, sehr weiter Rahmen. Man muss an dieser Stelle aufpassen. Ich weiß, dass viele von Ihnen sich mit diesen Fragen beschäftigen. Also, was ist der Grund dafür, dass das Universum so ist, wie es ist? Die Kosmologie, als einer der wirklich interessantesten Teile der modernen Physik, hat einen großen Fehler. Wir reden nämlich nur über ein einziges Universum. Ja? Wir haben zwar die ganze Zeit jetzt in dieser Sendung über 10 und 59 Paralleluniversen gesprochen, aber im Grunde genommen können wir über diese Paralleluniversen überhaupt nie irgendwas erfahren. Nix, gar nichts. Wir können nur aus den Eigenschaften von unserem Universum möglicherweise auf die Eigenschaften von Paralleluniversen etwas aussagen. Aber im Grunde genommen haben wir keine Möglichkeit, noch nicht mal das zu falsifizieren. Wir können ja keine Experimente machen. Wir drehen uns also an der Stelle argumentativ im Kreis. Man muss vor allen Dingen auch sagen, dass die Kosmologie als Innenarchitektur des Kosmos sich mit einem einzigen Objekt beschäftigt. Mit einem. Das ist sehr ungewöhnlich für Naturwissenschaften, die also eher diesen statistischen Ansatz haben, dass man möglichst versucht, viele verschiedene Systeme, die ähnliche Eigenschaften haben, miteinander zu vergleichen, um herauszufinden, was ist diesen Systemen gemein. Aber hier haben wir es nur mit einem Kosmos zu tun. Wir kennen sogar nur die Naturgesetze von unserem Kosmos. Mehr kennen wir gar nicht. Ja? Also ist Kosmologie eigentlich eine Naturwissenschaft, wenn sie sich mit einer Frage beschäftigt, nämlich dem Anfang von allem, die man mit naturwissenschaftlichen Methoden letztlich gar nicht beantworten kann? Ich meine, die Antwort darauf kann ich Ihnen nicht geben, diese Diskussion findet immer und immer wieder statt. Aber man muss sich die Frage tatsächlich stellen. Das, was so erfolgreich an der Physik ist, ist immer wieder diese Auseinandersetzung zwischen Experiment und Theorie. Experiment heißt im besten Sinne natürlich, etwas zu tun. Man weiß, was man tut, so möchte ich es mal sagen. Man weiß, was man tut im Experiment, nämlich, dass man kontrollieren kann, was in einem Experiment passiert. Man möchte möglichst einen reinen Zustand haben. Nur beim Universum hat man keinen reinen Zustand. Da sind so viele Teilchen, das kann man vergessen. Ne? Aber ein Experiment würde heißen, wir haben eine kontrollierte Anfangs- und Randbedingung und schauen uns an, wie etwas passiert. Das können wir alles nicht. Beim Universum können wir das alles nicht tun. Ne? Trotzdem kann ich Ihnen versichern, werden wir nicht aufhören, diese Frage nach den Paralleluniversen zu stellen. Was da tatsächlich drin ist, wissen wir nicht. Was ist ein Paralleluniversum, kann man eigentlich nur beantworten mit einem, tja, das weiß ich auch nicht so genau. Es kann auf jeden Fall möglicherweise einer der Anfänge gewesen sein. Eines Zustandes, von dem wir so gut wie überhaupt nichts wissen. Vielleicht sollte man an der Stelle schlicht und ergreifend aufhören. Und sollte sagen, die Bedingungen in unserem Universum sind außerordentlich wohlwollend. Dem Menschen offenbar sehr zugetan, zumindest uns sehr zugetan, sonst gäbe es uns nicht. Vielleicht sollten wir uns einfach nur damit bescheiden, die Dinge so hinzunehmen, gerade wenn es sich um diese großen existenziellen Fragen handelt, wo kommt das Universum her und was wird daraus werden. Auf der anderen Seite natürlich gilt auch der Satz von Francis Bacon, wahres Wissen ist Wissen, was auf Ursachen beruht. Und diesen Grundsatz sollten wir in den Naturwissenschaften immer beherzigen.